In der Rehabilitationsanstalt für behinderte Kinder Koreas fand am 1. April die Veranstaltung zum Schulanfang statt. Daran nahmen teil der stellvertretende Vorsitzende des Zentralvorstandes des Koreanischen Verbandes für den Schutz der Behinderten, die Kinder, Pflegerinnen, Erzieherinnen und Ärzte der Rehabilitationsanstalt und die Eltern der Kinder. Auf der Veranstaltung gab es Reden. Anschließend besichtigten die Teilnehmer verschiedene Orte der neuen Rehabilitationsanstalt.